Wacker. Hast du noch einen Moment Zeit? Ja. Ja. Es gibt da was. So eine Sache. Die für mich vielleicht in Frage käme. Naja, so ein bisschen dubios und eher zweite Wahl, aber jetzt sehe ich sie mir vielleicht doch mal näher an. Ich dachte, vielleicht interessiert es dich. Worum geht es, Nick? Um eine Bank im Westen von Massachusetts. Eine Kleinstadtbank. Da ist nicht viel zu holen. Naja, zwei lokale Banken sollen zusammengelegt werden und deswegen machen sie einen Tresorraum leer. Das Barvermögen kommt in die neue Bank. Mhm. Also ein scharf bewachter Geldtransport. Richtig. Sie ziehen das in einer Nacht durch. Vier gepanzerte Wagen, State Police und eine private Sicherheitsfirma. Und woher kommen die Informationen? Mrs. Inside. Mrs. Inside. Die Frau des Bankdirektors. Sie verrät uns nicht nur, in welcher Nacht das stattfindet, sondern auch in welchem Wagen das Geld ist. Und warum sollte sie das tun? Frag mich nicht, was die für ein Problem hat. Die Sache ist die, keiner kann vier gepanzerte Wagen gleichzeitig entführen. Drei davon sind Tarnung. Aber wenn man weiß, in welchem das Geld ist... Wissen die Bullen, dass es einen Insider-Tipp gegeben hat und ziemlich bald auch, wer damit drin hängt. Aber Mrs. Inside lernt uns gar nicht erst kennen. Dann kann sie uns auch nicht verpfeifen. Alles läuft über einen ehemaligen Sicherheitsmann der Bank, Jack Beckham. Hab nie von ihm gehört. Hat er mal die Hand in der Kasse gehabt und wanderte in den Knast. Als er wieder rauskam, ist Mrs. Inside zu ihm gegangen und hat ihm den Job angeboten. Gegen einen Anteil, versteht sich. Ich rufe Beckham mal an. Mal sehen, wie da der Stand der Dinge ist. Soll ich dich auf dem Laufenden halten? Parker. Keiner rennt für immer. Von Richard Stark. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Bearbeitung Helmut Peschina. Regie Annette Kurt. Die Stadt hieß Rutherford. 15 bis 20 Kilometer weiter nördlich begann Vermont und ein Stück weiter westlich der Stadt New York. Parker und Nick DeLessi fuhren langsam auf eine Kreuzung zu. Wir suchen nach einer Arztpraxis auf der rechten Seite. Wir treffen uns in einer Arztpraxis? Beckhams Idee. Mir gefällt sie. Da ist sie schon. Dr. Matt Myron Manchin. DeLessi stieß die Tür mit dem Praxisschild auf und sie traten in ein großes quadratisches Wartezimmer mit schäbigen Sesseln und einem abgewetzten Teppich. Turner, ich habe einen Termin. William Turner? Wie der Maler? Das ist Dr. Harris, mein Diagnostiker. Mhm. Ja, da haben wir sie. Gehen Sie einfach hinein. Danke. Auf der Untersuchungsliege saß mit über dem Boden baumelnden Beinen ein stämmiger Mann um die 50, der eine offene graue Windjacke mit Reißverschluss und formlose Baumwollhosen trug und eine Ausgabe von People las. Er sah aus wie ein Schaustellergehilfe, der nicht gemerkt hatte, dass er zu alt war, um mit dem Zirkus durchzubrennen. Als Parker und DeLessi hereinkamen, sprang er auf und streckte die Hand in Parkers Richtung. Ich bin Jake Beckham. Nick hat Ihnen gesagt, worum es geht, schätze ich. Zwei Banken fusionieren. Sie haben eine Insiderin, die Ihnen sagt, in welchem Wagen das Bargeld sein wird. Und was für eine. Ich kenne Sie aus meiner Zeit bei der Deerhill Bank. Da habe ich als Sicherheitsmann gearbeitet, bevor... Naja, es gab da ein paar Probleme. Nick sagt, Sie haben gesessen. Haben 7 Jahre gekriegt und 3 davon abgerissen. Der Präsident der Bank war ein alter Knacker. Er und ich sind prima ausgekommen. Seine Tochter Elaine ist mit einem schmierigen Typen namens Jack Langen verheiratet. Der wurde als Vizepräsident ins Geschäft mit reingenommen. Gepackt haben sie mich bei einer Buchprüfung. Jack Langen hat Anzeige erstattet. Ich glaube nicht, dass er gewusst hat, dass ich es seiner Frau besorge. Naja, während ich gesessen habe, ist der Präsident gestorben, Elaines Vater. Und Jack Langen wurde sein Nachfolger. Die Deerhill Bank darf noch nicht mal ihren Namen behalten. Sie wird einfach ein Teil der neuen Combined Bank. Aha. Und das passt der Ehefrau nicht? Der Tochter. Sie ist eher die Präsidententochter als Jack Langens Frau. Sobald die Deerhill Bank aufgelöst ist, ist sie auch weg. Und dafür braucht sie Geld. Ja, sie hat mich angerufen. Wir hatten ein kleines Bettgeflüster und das Ergebnis war, Ich soll ein Team zusammenstellen. Wir holen uns das Bargeld von dir, Hill, und geben ihr ein Drittel. Zwei Drittel für uns. Ein sehr stattliches Sümmchen. Na, Mr. Parker, was meinen Sie? Die Sache gefällt mir nicht. Wieso? Was stimmt nicht damit? Das Ganze steht und fällt mit einer Amateurin. Es geht nicht um Geld, sondern um Rache. Wut, Familienstolz, das kann ich alles nicht gebrauchen. Elaine ist komplett außen vor. Sobald sie über ihren Mann herausgefunden hat, wann der Transport stattfindet, sagt sie mir Bescheid. Dann hat sie mit der Sache nichts mehr zu tun. Die Route kenne ich. In der fraglichen Nacht schlagen wir zu und verschwinden. Naja, Sie verschwinden nicht. Sie sind doch auf Bewährung draußen, oder? Der Arzt hier, Dr. Mädchen, wird mich in ein Privatzimmer legen, damit ich mich rausschleichen, den Job erledigen und dann zurückkommen kann. Und das ist mein Alibi. Ich bin im Krankenhaus, wenn es passiert. Ich kann also nichts damit zu tun haben. Nein. Immer noch nein? Der Job ist gut, Mr. Parker. Ein ganzer Wagen voller Geld. Die Bullen werden maximal 20 Minuten brauchen, um hinter die Verbindung zwischen Ihnen und dem Doktor zu kommen. Warum sollten Sie überhaupt danach suchen? Weil Sie derjenige sein werden, den die ins Visier nehmen. Sobald es passiert, werden die nach Ihnen suchen. Und Sie liegen im Krankenhaus. Wer hat Sie dort eingewiesen? Parker hat recht. Beziehung, Emotionen, das macht die Sache nicht leichter. Der Ehemann. Wie heißt er doch gleich? Jack Langan, der kleine Scheißkerl. Jack Langan ist nicht der kleine Scheißkerl. Er ist der wütende Ehemann. Er hat von Anfang an gewusst, dass du es seiner Frau besorgst. Und genau deshalb hat er dich damals auch angezeigt, hat sich über seinen Schwiegervater hinweggesetzt und es dir besorgt. Und sobald die Sache über die Bühne geht, wird er wissen, dass Sie es waren. Mit Hilfe seiner Frau. Sie werden der Einzige sein, den die sich ansehen. Und deshalb werden Sie das Alibi mit dem Arzt ruckzuck durchschauen. Sehen Sie denn überhaupt keine Möglichkeit, wie wir die Sache durchziehen können? Doch, eine. Und? Was meinen Sie, wie ich es machen sollte? Gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Gegen die Bewährungs... Was reden Sie da? Wie oft müssen Sie sich melden? Zweimal im Monat, aber ich verstehe nicht... Wann das nächste Mal? Nächsten Dienstag. Sie gehen nicht hin. Von wegen. Seit meiner Entlassung mache ich nichts anderes, als mir einen guten Ruf aufzubauen. Ich habe den vollen Strafnachlass wegen guter Führung gekriegt. Ich werde doch nicht... Hör ihm zu, Jake. Sie machen Folgendes. An dem Tag, an dem Sie sich melden sollen, fliegen Sie nach Vegas. Das ist ein Dienstag. Am Samstag stellen Sie sich dort den Cops. Sie hätten gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Sie wüssten nicht, was in Sie gefahren ist. Sie hätten eine Frau kennengelernt, hätten zu viel getrunken, seien mit ihr weggeflogen und so weiter. Die werden mich einlochen. Ja, genau. Wenn der Transport bis dahin über die Bühne gegangen ist, besorgen Sie sich einen Anwalt. Wenn der Transport noch nicht stattgefunden hat, stellen Sie sich stur. Verweigern jede Kooperation und kriegen nochmal 30 Tage aufgebrummt. Besten Dank. Jake, kapierst du das denn nicht? Du kannst da nichts mit dem Banküberfall zu tun haben. Sie sitzen schon in einer Zelle, bevor Sie über irgendwelche Details des Transports Bescheid wissen können. Ihr macht es ohne mich? Sie haben uns den Job besorgt, also sind Sie immer noch dabei und kriegen Ihren Anteil. Wenn du zu diesem Zeitpunkt im Knast sitzt, hast du ein tadelloses Alibi. Na gut, wenn es so sein soll. Was für ein Wagen fährt Elaine? Einen weißen Infiniti. Mhm. Haben Sie einen Ort, wo Sie später den Wagen mit dem Geld verstecken können? Eines dieser alten leerstehenden Fabrikgebäude, noch aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Gut, versuchen wir es. Morgen Vormittag um 10 fährt diese Elaine mit dem Infiniti zu dem Rasthofer Mess Pike, westlich von Huntington. Dort treffen wir uns mit ihr. Du sagst ihr, wie wir aussehen. Sie muss uns eine Karte von der Transportroute mitbringen. Sie sagt uns, welcher Wagen es ist, und wir geben ihr eine Telefonnummer. Um 10 Uhr vormittags war der Parkplatz fast leer. Zu spät fürs Frühstück und zu früh fürs Mittagessen. Alles war unterwegs. Sagen Sie einen Namen. Jake Beckham. Elaine Langan? Ja. Setzen Sie sich. Nun ja, der erste Eindruck war der einer schlanken, eleganten, wohlproportionierten Frau in den 40ern. Doch dieser Eindruck verflüchtigte sich fast sofort wieder. Sie war nicht schlank, sie war zaumdürr und bewegte sich in den eleganten Kleidern ungelenk und zappelig, wie jemand, dessen Medikament zu früh abgesetzt worden ist. Danke. Sie haben eine Karte für uns? Ja. Mhm. Haben Sie doch eine Kanone in Ihrer Tasche? Das habe ich tatsächlich. Aber ich habe mich vor, Sie zu zeigen. Dann lassen Sie sie zu Hause. Wir leben in unsicheren Zeiten. Sie hielt ihm eine Straßenkarte von Massachusetts hin. Darauf war in roter Tinte eine Route markiert. Am südlichen Ende der roten Linie stand Deer Hill, am Nordende Rutherford. Parker steckte die Karte in seine Hemdtasche. Jake sagt, sie machen es ohne ihn, aber sie teilen. Ja, wir haben ihm gesagt, er soll gegen die Bewährungsauflagen verstoßen. Sie haben was? Das bedeutet nur, er sitzt, bevor irgendwer weiß, wann der Transport stattfindet. Und wenn die Sache gelaufen ist, kommt er als freier Mann wieder raus. Das muss er selbst entscheiden, ob er sich darauf einlässt. Sie wollen mir eine Telefonnummer geben? Eine Faxnummer. Sobald Sie das Datum wissen, faxen Sie es an diese Nummer. Den Zettel wegschmeißen oder noch besser verbrennen. Klar. Hören Sie auf, mich zu beleidigen. Sie wollten uns was über die gepanzerten Fahrzeuge erzählen. Nachts um 2:30 beginnen Sie mit dem Transport. Ein Konvoi aus 4 Wagen. Interessant sind die beiden in der Mitte. In einem davon wird das Geld sein. Mhm. Welchen Weg nehmen Sie, um nach Hause zu fahren? Ich? Eigentlich dieselbe Route, jedenfalls den größten Teil der Strecke. Vor Rutherford biege ich nach Westen ab, auf eine kleine Landstraße. Kriegen Sie raus, in welches der Fahrzeuge das Geld verladen wird. Merken Sie sich die Nummer. Und wenn Sie um 2 Uhr an dieser Abzweigung sind, wird aus der Gegenrichtung ein Wagen kommen, in dem einer von uns sitzt. Mhm. Sie sagen ihm die Nummer und fahren nach Hause. Gut. Gibt es sonst noch was? Nein. Wir sehen uns danach nicht wieder. Sie haben ja nicht mal einen Kaffee spendiert. In diesem Teil von New Jersey, 3 Fahrstunden südlich von Massachusetts, waren die Septembertage manchmal noch Sommer, manchmal schon Herbst. Dies war einer der Sommertage. Parker blickte durch die Fliegengitter der Veranda hinaus auf den See und sah Claire hinter dem Bootshaus in kräftigen Zügen schwimmen. Er zog sich seine Badehose an und sprang ins Wasser. Sie sah ihn und hob grüßend den Arm. Keiner von beiden sagte etwas, bis sie zusammen zum Anleger schwammen. Ist alles gut gelaufen? Bis jetzt, ja. Wann fährst du wieder? Die rufen mich an. Gut. Dann bist du ja eine Weile hier. Am nächsten Dienstagnachmittag, Parker saß auf der Terrasse in einem Liegestuhl, sonnte sich und dachte an nichts Besonderes, hörte er im Haus das Telefon klingeln. Er stand auf und war schon auf halbem Weg über den Rasen, als Claire herauskam, den schnurlosen Apparat in der Hand. Irgendein Nick. Mhm. Ist okay, danke. Heißt das, dass du jetzt fährst? Noch nicht. Ja? Eine Panne. Was für eine? Jake Beckham hat seine Bewährungsauflagen eingehalten, hat sich brav gemeldet. Er ist nicht nach Vegas gefahren, wie wir besprochen hatten. Mhm. Dann fällt die Sache ins Wasser. Leider gab es noch einen anderen Vorfall. Vorfall? Beckham ist angeschossen worden. Warum? Elaines Ehemann? Nein, so ein Typ ist das nicht. Wie schwer hat es ihn erwischt? Schuss ins Bein, überm Knie. Mhm. Ist er im Krankenhaus? Ja, bleibt auch noch ein paar Wochen. Dann wird er hier rein, das war der erste Plan. Tja, aber das ist nicht das, was wir wollten, das geht nicht. Die Polizei nimmt ihn da kurz in die Mangel und die Sache ist klar. Stimmt, das wollten wir nicht. Und seine Lesart der Geschichte wollen wir auch nicht. Was meinst du mit Lesart? Er glaubt, du warst es. Elaine Langan fühlte sich wohl. Jake Beckham lag im Krankenhaus. Als sie im kühlen, herbstlichen Nachmittagslicht nach Hause fuhr, hatte sie das Gefühl, alles Menschenmögliche getan zu haben, um sich eine angenehmere Zukunft zu sichern. Sie ging ins Haus und war kaum in der Küche, als es an der Haustür klingelte. Halten Sie das für eine gute Idee, wenn uns jemand sieht? Ich bin wegen des Revolvers hier. Revolver? Mit dem Sie Jake Beckham angeschossen haben. Wollen Sie das hier draußen besprechen oder lieber im Haus? Kommen Sie rein. Da die Sessel allesamt zum Fernseher zeigten, schob er einen in ihre Richtung, bevor er sich setzte. Sagen Sie mir, auf welchen verrückten Gedanken Sie da offenbar gekommen sind. Ein Profi würde den Revolver gleich danach wegwerfen. Sie sind kein Profi. Falls Sie behaupten, dass ich Jake... Sie waren es! Früher oder später wird hier ein Bulle auftauchen. Wenn Sie sagen, Sie hätten die Waffe verloren, werden die sich einen Durchsuchungsbefehl besorgen. Das Haus auf den Kopf stellen, den Revolver finden und ihn der Kugel zuordnen, die Sie aus Beckhams Bein holen. Ich verstehe wirklich nicht, was Sie... Wenn man Sie als Täterin festnagelt, geht der ganze Überfall in die Binsen. Und ich will nicht, dass er in die Binsen geht. Warum um alles in der Welt sollte ich versuchen, Jack Beckham umzubringen? Sie wollten ihn nicht umbringen. Sie haben versucht, ihn ins Krankenhaus zu schaffen, damit er nicht gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Sie haben ihn angeschossen, um ihn eine Weile auf Eis zu legen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Bulle. Ich verstehe nicht. Wo ist der Revolver? Wo ist der Revolver? In der Küche. Oberste Schublade, ganz rechts. Bei der Tür zur Garage. Passen Sie auf. Sie sagen, der Wagen, der vorne steht, gehört einem Gartenarchitekten, der hier was ausmisst. Klar? Ja. Die Lady von der Polizei sah überhaupt nicht nach Polizei aus. Blond, attraktiv in den 20ern, in eleganten Stiefeln und einer hellbraunen, hochgeschlossenen Bluse. Kann ich Ihnen helfen? Detective Gwen Reverser. Mrs. Lang, ich ermittle in der Sache Jake Beckham. Oh, der arme Jake. Sie wissen noch nicht, wer es war? Noch nicht, aber Hoffnung gibt es immer. Ja, ja, natürlich. Sie kennen Jake Beckham schon seit einigen Jahren, glaube ich. Ach, Jake und ich waren vor Jahren einmal... Naja, das war hier ein ziemlicher Skandal. Aber Sie sind Freunde geblieben. Er hat so viel Pech gehabt, der arme Mann. Und zum Teil ist das wohl meine Schuld. Ich nehme an, Sie wissen von seiner Haftstrafe. Er hat die Bank Ihres Mannes bestohlen. Die Bank meines Vaters. Mein Mann war derjenige, der darauf bestanden hat, Anzeige zu erstatten. Er hatte das rausgekriegt mit uns. Gibt es in diesem Haus irgendwelche Schusswaffen? Ja, eine. Ich habe einen Revolver. Ich habe aber auch einen Waffenschein dafür. Ihr Mann hat keinen? Nein, er mag keine Schusswaffen. Sie können schießen? Oh ja, ich habe Unterricht genommen. Aber Sie denken doch hoffentlich nicht... Ich könnte nie auf jemanden schießen und dann auch noch auf Jake. Nein. Könnte ich Ihren Revolver mal sehen? Ich habe leider keine Ahnung, wo er ist. Eine Schusswaffe ist kein Spielzeug, Mrs. Lang. Naja, ich habe ihn immer in einer Küchenschublade bei der Tür zur Garage aufbewahrt. Aber dann hat mein Mann gesagt, wenn jemand von der Garage hier einbricht, ist diese Schublade das Erste, was er aufmacht. Er könnte immer noch dort sein, aber das glaube ich nicht. Können wir mal nachsehen? Bitte. Ist das Ihr Lexus, der vor dem Haus steht? Nein, das ist ein Landschaftsarchitekt. Der misst hier was aus. Elaine Langen zog die rechte Schublade heraus. Zum Vorschein kamen eine kleine Zange, drei Bleistiftstummel und eine Schachtel Patronen. Aber kein Revolver. Die Munition haben Sie noch, wie ich sehe. Ich weiß nicht, wie alt die Dinger inzwischen sind. Kann es sein, dass Sie ihn woanders hingelegt haben? Ich habe den Revolver schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Es wäre besser, wenn wir ihn finden könnten. Ich meine ganz informell, ohne dass wir bei einem Richter einen Durchsuchungsbefehl beantragen müssen. Müssen wir denn deswegen wirklich so ein Theater machen? Wenn Sie einverstanden sind, kann ich auch ohne richterlichen Beschluss ein paar Beamte kommen lassen. Die suchen dann und wir beide unterhalten uns. Die machen nichts kaputt, das verspreche ich. Aber wenn Sie das zuerst mit Ihrem Anwalt besprechen wollen... Nein, nur zu. Rufen Sie an. Die Kugel loszuwerden war schlimmer, als sie verpasst zu kriegen. Nicht der Augenblick als solcher. Dafür hatten sie ihn betäubt, sondern das hinterher. Die Wirkung der Narkose verlor sich nur langsam und Jake Beckham war ziemlich benommen. In seinem Kopf ein Wirrwarr von Träumen, an die er sich später nicht erinnern und die er nicht einmal verstehen konnte, als er sie träumte. Nur, dass sie zum Teil offenbar etwas mit dem Gefängnis zu tun hatten. Schöner Mist, den er da träumte. Und als er aufwachte, saß eine junge Frau auf dem Stuhl neben seinem Bett. Ah, schön, Sie sind wach. Detective Second Grade Gwen Reverser. Ich darf keinen Besuch haben. Sondererlaubnis. Ich habe versprochen, dass ich nicht lange bleibe und dass ich Sie nicht aufrege. Wir wissen jetzt mehr über die Kugel. Ich bin froh, dass sie draußen ist. Es war eine 38er Special. Kennen Sie jemanden mit einer solchen Waffe? Nein. Aber Sie kennen mindestens einen Menschen, der eine Waffe besitzt. So? Ihre Freundin Elaine Langen. Ach du lieber Gott. Das ist Jahre her. Glauben Sie, dass sie es war? Nicht unbedingt. Wir wissen allerdings, dass es das passende Kaliber war. Leider hat Mrs. Langen ihre Waffe verloren. Verloren? Wie verliert man denn einen Revolver? Das ist eine sehr gute Frage, Mr. Beckham. Zu dieser Waffe hatten zwei Leute Zugang, nämlich Elaine Langan und ihr Mann. Falls sich herausstellt, dass sie tatsächlich mit Mrs. Langans Waffe angeschossen worden sind, welcher von den Langans könnte es dann nach ihrer Vermutung gewesen sein? Elaine oder ihr Mann? Wenn Jack Langan mir eine verpassen wollte, würde er jemand dafür anheuern. Und dem würde er dann nicht die Waffe seiner Frau leihen. Ja, da haben Sie wohl recht. Sie glauben also, es war Elaine? Eigentlich, sie wollte mich wieder treffen, wollte, dass unsere Beziehung weiterging, als ich rauskam. Aber ich bin mit alledem fertig und zwar ein für alle Mal. Ich habe ihr gesagt, dass es vorbei ist, dass es einfach nicht mehr geht. Ja, kann sein. Kann sein, was? Rache? Vielleicht wollte sie mir einen Denkzettel verpassen. Ich habe ihr damals geholfen, mit ihrem Leben zurechtzukommen. Als ich aus dem Knast kam, habe ich gesagt, es ist aus. Jetzt dreht sie durch. Möglich. Aber ich will keine Anzeige erstatten. Sie hat auf Sie geschossen, Mr. Beckham. Trotzdem! Ich wäre dann ja nicht ganz unschuldig daran. Wenn Sie sie drankriegen wollen, meinetwegen. Aber ich will dabei nicht mithelfen. Ich hoffe, dass Mrs. Langan ihre Großzügigkeit zu schätzen weiß, Mr. Beckham. Briggs wirkte ruhiger als beim letzten Mal, als Parker ihn gesehen hatte. Nach einem schiefgegangenen Raubüberfall mit DeLessie als Fahrer, Parker, Tom Hurley und einem Typ namens Michelson als Macher und Briggs, umständlich und zickig, aber hinter seiner dicken Brille sehr methodisch, als Sprengstoffexperten. Briggs hatte damals beschlossen, Schluss zu machen. Er hatte ein Haus in Florida, im Landesinneren. Mir gefällt der Ruhestand. Ich war all die Jahre so nervös. Das hat man gespürt, Briggs. Als wir uns das letzte Mal trafen, sind wir durch einen Tunnel gekrochen, während irgendwelche Alarmsirenen losgingen. Ich habe auf sowas keine Lust mehr. Ich brauche dich nicht vor Ort. Ich brauche Material. Ach, du willst, dass ich dir was verkaufe? Ich muss 3 gepanzerte Fahrzeuge stoppen und ein weiteres aufkriegen. Das sind eine Menge gepanzerte Fahrzeuge. Tja. Kennst du was, das funktionieren würde? Die Karl Gustav. Hört sich nach einem König an. Das ist eine Panzerfaust. Seit dem Zweiten Weltkrieg von den Schweden hergestellt. Mhm. Wie schwer? 13 Kilo. Ungefähr 1,20 Meter lang. Das Kaliber ist 84 Millimeter. Die Granate allein wiegt schon fast 3 Kilo. Tja, hört sich alt an. Ist aber immer noch in Gebrauch. Die NATO-Länder benutzen sie noch. Und Singapur hat gerade 200 Stück gekauft. Uganda hat sie auch. Die Munition wird in Indien hergestellt. Könntest du sie bis zum 4. Oktober nach Massachusetts schaffen? In 5 Tagen, Mensch, Parker. Denke schon. Ich bringe sie euch mit meinem kleinen Bus. Gut. Einer von meinen Leuten arbeitet im Trails End Motor Inn. Da können wir dich ohne offizielle Anmeldung unterbringen. Für die Bullen warst du die ganze Zeit zu Hause. Genau das ist es. Immer schön zu Hause bleiben. Was brauchst du sonst noch? Ich muss in das letzte gepanzerte Fahrzeug reinkommen, ohne dass irgendwas Feuer fängt. Kein Problem. Die werden da drin Funkgeräte haben und GPS. Das weiß ich, deswegen muss es auch schnell gehen. Du musst eine Uzi, ein Wormet oder sowas brauchen, um die Reifen platt zu machen und die Schlösser rauszuschießen. Machst du dir wegen der Sicherheitsleute Sorgen? Wenn die vernünftig sind, lassen wir sie am Leben. Das regt die Bullen weniger auf. Ganz deiner Meinung. Also, die 3 Karl Gustavs und 2 Sturmgewehre. DeLessie holte Parker am Bradley International Airport ab. Sie fuhren nordwärts, Richtung Massachusetts. Briggs ist mit an Bord. Er hat Zeug, das wir gebrauchen können. Er bringt es uns hoch, aber er will bei dem Job nicht mitmachen. Ich habe mir überlegt, dass wir einen dritten Mann gebrauchen könnten. Du sagst das, als hättest du schon einen. McWhitney. McWhitney ist in Ordnung. Allerdings müssten wir uns vorher noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Ja, wir treffen uns in dem Hotel, in dem Jake arbeitet, ohne das Gästebuch zu bemühen. Ich habe Briggs gesagt, dass wir ihn auch dort unterbringen, während der Job über die Bühne geht. Dann wohnen wir alle dort. Gut. Ich habe die Kreuzung gefunden, wo wir es machen. Sie ist perfekt für uns. Ich zeige sie dir heute Nachmittag. Die Kreuzung und die Kirche. Die Kirche? Warte ab. Wir essen was mit McWhitney, dann zeige ich euch alles. Du wirst ja richtig rührig. Naja, und Uns bleiben nur noch 4 Tage. Da sie im Trails and Motor Inn, dem Arbeitsplatz von Jake Beckham, nicht offiziell angemeldet waren, aßen sie nicht dort, sondern in einem nahegelegenen Restaurant. Schön, dich wiederzusehen. Vielleicht kommt diesmal ja was dabei raus. Parker hat die Hardware schon in Marsch gesetzt. Gut. Hat Nick dir auch irgendwas von einer Kirche erzählt? Ja. Aber er hat nicht gesagt, was er damit meint. Nun wartet's doch ab, Leute. Sie fuhren alle mit DeLessis Wagen, McWhitney auf dem Rücksitz. Als erstes zeigte ihnen DeLessie die Kreuzung, wo sie sich den gepanzerten Wagen schnappen würden. Beide billigten seine Wahl. Den Wagen, auf dem wir es abgesehen haben, fahren wir hier nach rechts weg. Da drüben halten wir an und befördern die Wachen auf den Waldweg dort. Das Gelände war hügelig, die Straße gewunden, mit Kiefernwald entlang der rechten und einem Teil der linken Seite. West Ratskill war etwas mehr als 10 Kilometer entfernt. Das da ist das alte Fabrikgebäude, wo wir das Geld aus dem gepanzerten Wagen in unseren Laster umladen. Großes, breites Tor, massiver Boden. Sieht gut aus, aber was ist jetzt mit der Kirche? Ein paar Kilometer weiter, nachdem sie an ein paar Bauernhöfen, hauptsächlich aber Wäldern, vorbeigekommen waren, bog DeLessie bei einer kleinen Kirche ein. Sie war mit weißen Schindeln verkleidet und hatte einen spitzen, hölzernen Turm. Der Strom ist abgeschaltet, hier und auf der anderen Straßenseite. Die Leitung ist aber noch da, also bekämen wir die Elektrik vielleicht in Gang, wenn wir sie bräuchten. Brauchen wir nicht. Sehe ich genauso. Ich zeig euch mal, was mir besonders gefällt. Auf der Rückseite war nachträglich ein großer Wetterschutz angebaut worden. Der Anbau nahm fast die gesamte Breite der Kirche ein, war hinten vollständig offen und über 3 Meter tief. Wisst ihr, was das Tolle dran ist? Platz für den Laster. Ja, wir können ihn komplett reinfahren. Wir decken ihn mit einer Plane, damit nichts glänzt. Wir sollen ruhig Hubschrauber einsetzen. Die können machen, was sie wollen. Wir sitzen hier schön im Trocknen und der Transporter mit unserer Kohle ist hier draußen unsichtbar. Ich bin schon immer gerne in die Kirche gegangen. Als sie am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, wirkte DeLessie gereizt. Ich habe der Alten von Anfang an gesagt, sie soll die Nummer wegwerfen. Ich war gestern Nacht zu Hause, soll einiges nachsehen. Da leuchtete die rote Lampe an meinem Faxgerät. Diese Kontaktperson, an die die Alte das Fax schicken sollte, hat es direkt an mich weitergeleitet. Also hat Elaine Langan deine geheime Faxnummer weitergegeben? Wir müssen sicherstellen, dass sie nicht weiterverbreitet. Machen wir. Was hat dir unser Kontaktmann denn mitteilen lassen? Elaine will sich nochmal mit uns treffen. Heute Mittag am selben Ort. Bloß einer von uns, hat sie gesagt. Dann mache ich das. Okay, Parker. Nels und ich besorgen etwas Proviant und bunkern es in der Kirche. Mittag stand Parker auf dem Parkplatz des Rasthofs, als der weiße Infinity angefahren kam. Er hob die Hand, um Elaine anzuhalten. Dann winkte er sie zu sich. Mrs. Lang! Gehen wir nicht ins Restaurant? Sie brauchen keinen Kaffee. Steigen Sie ein, sonst fahren wir noch auf. Was haben Sie mit der geheimen Faxnummer gemacht? Nichts. Warum? Mein Partner hat Ihnen gesagt, Sie sollen sie weder irgendwo notieren noch weitergeben. Ich verstehe nicht, warum das so wichtig ist. Das müssen Sie auch nicht verstehen. Wir können jetzt gemeinsam zu Ihnen fahren, sämtliche Notizzettel und Eintragungen vernichten und Ihre Speicher löschen. Oder ich fahre allein zu Ihrem Haus und suche ein bisschen gründlicher. Was soll denn das Theater? Na schön, meinetwegen. Fahren wir zu mir. Sie werden nichts finden. Warum wollten Sie dieses Treffen heute? Die Polizistin weiß, dass ich es war. Sie hat sie nicht verhaftet. Jake hat versucht, sie davon zu überzeugen, dass ich es getan hätte. Aus Eifersucht, weil er nicht zu mir zurückkommen wollte. Dass ich ihm einen Denkzettel verpassen wollte. Aber sie weiß nicht recht, ob sie das glauben soll. Tja, das ist Pech. Sobald ein Raubüberfall stattfindet, wird sie wissen, dass wir beide darin verwickelt sind. Wie Sie schon sagten, sie kann es nicht beweisen. Sie wird mich doch immer wieder befragen und ich weiß nicht, ob ich... Sagen Sie das nicht. Was soll ich nicht sagen? Sagen Sie nicht, dass Sie einknicken und dieser Frau alles erzählen, was Sie wissen. Aber ich... Ganz gleich, zu wem von uns Sie das sagen, er wird Sie umbringen. Was? Wie können Sie bloß so etwas sagen? Ich gebe Ihnen einen Rat, Mrs. Langan. Sie stecken da schon ganz tief drin, bis zum Hals. Sie müssen weiterschwimmen. Wenn Sie nicht weiterschwimmen, werden Sie ersaufen. Sie ersäufen mich. Sie sind eher tot, als Sie denken. So... Und jetzt fahren wir zu Ihnen nach Hause und beseitigen ein paar Spuren. Steigen Sie in Ihren Wagen, Sie fahren voraus. In Elaines Wohnung verbrannte Parker alle verdächtigen Aufzeichnungen und löschte ihren Telefonspeicher. Er hatte Elaine so eingeschüchtert, dass sie nicht zu protestieren wagte. Auf der Rückfahrt, etwa eine Meile vom Riviera Park entfernt, sah Parker im Rückspiegel einen ramponierten, alten, gelbbraunen Plymouth Fury, der ihm irgendwie bekannt vorkam. Der Wagen schien sich seinem Tempo anzupassen. Dann begann ein grellrotes Kreiseln, das Fernlicht blitzte abwechselnd rechts und links auf. Halten Sie an! Fahren Sie auf den Seitenstreifen! Das einzige Ausweispapier, das Parker bei sich trug, war ein Führerschein auf den Namen John B. Allen und würde jeder Überprüfung standhalten. Die Zulassung lautete auf Claire Willis. Es war ihm klar, dass er nun einen neuen Wagen mieten und Claire den ihren als gestohlen melden musste. Officer? Kann ich bitte Führerschein und Zulassung sehen? Klar. Darf ich fragen, was Sie von Beruf sind, Mr. Allen? Hauptsächlich bin ich Landschaftsarchitekt. Hauptsächlich? Naja, das ist Saisonarbeit. Den Rest des Jahres mache ich andere Sachen. Oder auch nichts. Je nachdem, wie die Saison gelaufen ist. Gehört das Auto Ihrer Frau? Meiner Schwester. Mein eigener ist in der Werkstatt. Und haben Sie hier in der Gegend zu tun, Mr. Allen? Tja, ich hatte ein Beratungsgespräch für eine Mrs. Langham, aber wir sind uns nicht einig geworden. Ich nehme den Auftrag nicht an. Wollen Sie Ihre Adresse? Nicht nötig. Mr. Allen, ob Sie wohl Ihren Kofferraum öffnen könnten? Klar. Schon bevor sie wusste, dass sie Polizistin werden würde, hatte Gwen Reverser beschlossen, ihren Vornamen zu ändern. Der Name Wendy sorgte einfach nicht für die Art von Respekt, die sie nach ihrem Dafürhalten verdiente. Wendys galten als typische Blondinen, das heißt als minderbemittelt. Dass Gwen Reverser, mittlerweile Detective Second Grade Gwen Reverser, bei der Kriminalpolizei von Massachusetts eine Blondine war, konnte sie nicht ändern. Dass sie eine Wendy war, allerdings schon. Darf ich fragen, worum es eigentlich geht? Nur eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Die Sache ist die, Officer. Detective. Detective Second Grade Gwen Reverser. Okay. Detective, die Sache ist die. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Sie hinter mir her sind. Und da ich, so viel ich weiß, keinen Ärger habe, frage ich mich natürlich, warum Sie das machen. Danke, Sir. War's das? Es sei denn, Sie wollen noch etwas sagen, Mr. Allen. Was machen wir, wenn dein Freund Briggs nicht auftaucht? Wir fahren nach Hause. Parker hatte seinen gemieteten Dodge in die alte Fabrik in West Rutskill neben McWhitneys Wagen gefahren. Die Lassie war auf dem Weg, um Briggs vom Hotel abzuholen. Während McWhitney und Parker warteten, wurden 250 Kilometer weiter östlich, in Chelsea, 4 gepanzerte Fahrzeuge vorbereitet. Jedes Fahrzeug hatte eine 3-köpfige Besatzung. Einen Fahrer, eine Wache, die in der Fahrerkabine mitfuhr, und einen Sicherheitsmann, der im verschlossenen Laderaum saß. Die Lassie kam um 7:10 zurück, gefolgt von Briggs in einem dunkelgrünen Lieferwagen mit Nummernschildern aus Florida. Als Briggs die Seitentür aufmachte, blickten sie auf 5 längliche, unförmige Bündel, umwickelt mit einer dünnen Armydecke. Ich zeig euch die Dinger mal. Die sind alle generalüberholt. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal eine davon abgefeuert worden ist, außer vielleicht zu Übungszwecken. Die Dinger werden gern bei militärischen Vorführungen eingesetzt. Er schlug die Decke zurück. Vor ihnen lagen die Panzerfäuste. Karl Gustav, Kaliber 84. So lädt man sie. Es ist alles ziemlich klar aufgebaut. 3 Visiere. Hier ein offenes, hier ein optisches, das ihr wahrscheinlich nicht brauchen werdet, und hier ein Infrarotvisier. Lass mich das Ding mal hochheben. Natürlich. Schwer. 13 Kilo. Mit aufgesetzter Granate noch 3 Kilo mehr. Ich glaube nicht, dass ich mehr als eine abfeuern muss. Du musst nur richtig zielen, Herz. Die Granaten sind in den Kartons da? Ja, aber zuerst zeige ich euch das Gewehr, das ich besorgt habe. Ein Hornet, hast du gesagt? Ja, daran hatte ich gedacht. Aber ich habe was anderes. Aha. Und was kriegen wir stattdessen? Das Goldkommando. Eine kurze Version des M16. Ist leichter Und da ihr keine großen Entfernungen habt, braucht ihr euch über die Treffsicherheit sowieso keine Gedanken zu machen. Also ist es genau das Richtige für euch. Sobald die Ausrüstung aus Briggs Kleinbus ausgeladen war, zeichnete ihm die Lassie eine Karte, damit er den Rückweg zum Trails End Motor Inn fand. Ich melde mich. Weidmanns Heil. Wäre schön, wenn die diese Dinger sehen und sich einfach ergeben würden. Die sollen die Türen aufmachen und verschwinden. Briggs verbrachte eine halbe Stunde in DeLessis ehemaligen Zimmer im Trails End, wischte vorsichtshalber alles ab, ließ den Zimmerschlüssel auf den Nachtschränkchen liegen und ging hinaus zum Kleinbus. Ach, bye-bye, Parker. Auf nach Florida. 45 Minuten später war er auf der Interstate 95, die ihn die gesamte Atlantikküste der Vereinigten Staaten hinunter bis nach Florida bringen würde. Elaine Langen hatte nichts gegessen, dafür aber Scotch und Wein getrunken. Sie saß im Saal der Bank, die ihrem Vater und dann ihrem Mann gehört hatte. Bis heute. Als die feierlichen Reden zur Bankenfusion beginnen sollten, verließ sie mehr oder weniger schwankend das Bankgebäude und stieg in ihren Wagen. Inzwischen war es 9:30 und die 12 Mann Besatzung der gepanzerten Fahrzeuge wurden in 6 Zimmern untergebracht. Die Eskorte würde sie 1 Uhr morgens abholen, um sie zur Bank zu lotsen. Diese Karre ist ein Wrack, aber sie fährt, jedenfalls so lange wir sie brauchen. Zur Vorbereitung des Überfalls war die Lassie der Mann vor Ort gewesen. Er hatte die Routen ausgekundschaftet, die Treffpunkte ausgewählt und die Fahrzeuge ausgesucht, die sie heute benutzen würden. Er fuhr zu einem Gelände, auf dem Wohnwagen und Autos standen. Links ist ein kleiner Tastenblock für den Safe. Die Zahl ist 2857. 2857. Da drin hängen die Schlüssel für die Autos. Der, den du brauchst, hängt an Haken 17. Er gehört zu dem Chevy da hinten. Und das ist deine Route von hier zur Fabrik. Alles klar. Bis dann. Okay, Parker. Mit dem Polizeiwagen sieht es so aus. Er steht in einem Nachbarort, winziges Dorf, in dem zu dieser Jahreszeit nichts los ist. Aber es ist ein echter Polizeiwagen. Ja, ja, mit Festbeleuchtung auf dem Dach und allem drum und dran. Du wirst es ja sehen. Sogar der Polizeifunk funktioniert. Die Fahrt bis zur Garage, in der der Wagen stand, dauerte 20 Minuten. In der Zwischenzeit zog Parker sich eine Polizeiuniform an. Viel Glück, Parker! Als die Lassie aus dem Lieferwagen stieg und sich zu McWhitney gesellte, studierte dieser gerade im gedämpften Licht die Carl Gustavs und die dazugehörigen Granaten. Er blickte auf und sagte, ich habe noch nie eines von den Dingern geladen. Wenn die kompliziert wären, würden sie nicht an dritte Weltländer verkaufen. Ist Parker schon auf seinem Posten? Erwartet. Wie wir alle. Um 2:30 morgens, als die Umzugsarbeiter begannen, unter Anleitung von Jack Langen und anderen Bankangestellten die 4 gepanzerten Wagen zu beladen und dabei nach Akten, Wertpapieren und Bargeld zu trennen, benutzte die Lassie McWhitneys Pickup, um zu dem Treffpunkt mit Elaine Langen zu fahren und die Nummer des gepanzerten Fahrzeugs zu besorgen, auf das sie es abgesehen hatten. Die Lassie wartete 1 Stunde lang, vergeblich. Dann fuhr er zu der Kreuzung zurück, an der der Überfall stattfinden sollte. Parker sah den Pickup heranfahren und war ausgestiegen, ehe die Lassie angehalten hatte. Mrs. Inside hat die Autonummer nicht durchgegeben. Die verdammte Party in der Bank ist längst vorbei, Parker. Schnell, wir fahren zu ihr nach Hause. Als Parker und die Lassie beim Haus der Langens ankamen, war es vollständig dunkel. Sie schlugen das Garagenfenster ein, öffneten die Seitentür und stiegen hinein. Da stand der weiße Infinity. Lass uns mal oben schauen, Nick. Im ersten Stock fanden sie Elaine. Sie lag angezogen auf ihrem Bett und schlief. Die ist total zu. Hoch. Hey, hallo. Hoch. Was? Aufstehen. Was denn? Hoch, aber schnell. Oh Gott, ich hab's vergessen. Ja, sie haben sich betrunken. Auf die Beine, sofort. Ja, ja. Ich mach ja schon. Tut mir leid. Ich kann es selbst nicht fassen, dass ich... Oh. Sie fahren einfach nochmal hin und verschwinden gleich wieder. Ich kann nicht schnell nochmal hinfahren. Das fällt doch auf. Oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich bei sowas... Das war der Stress, weil es die Bank meines Vaters... Ja, nun machen Sie schon. Oh, es tut mir leid. Ja, wir fahren Ihnen nach. Es tut mir so leid. Oh, es tut mir leid. Oh, mein Gott. Elaine Langen fuhr in sicherer Entfernung langsam an der Bank vorbei. Zwischen den Wagen der State Police, der örtlichen Polizei und den Autos der Sicherheitsfirma liefen die mit blauen Overalls bekleideten Umzugsarbeiter. Die Hecktüren der gepanzerten Fahrzeuge standen weit offen. Bankangestellte mit Klemmbrettern dirigierten den Weg der Kisten und Segeltuchsäcke, in denen das Münzgeld transportiert wurde. Sie wurden im zweiten Fahrzeug verstaut. Das war also der Geldtransporter. 10268, 10268, 10268, 10268. 10268. Während sich die vier Transporter von der Bank entfernten, kamen DeLessy und McWhitney bei der Kreuzung an. Sie sahen Parkers Polizeiwagen, fuhren jedoch daran vorbei und bogen in die Seitenstraße ein. Dann machten sie die Waffen scharf. Durch die Dunkelheit schossen Blitze. Explosionen erschütterten die Geldtransporter. Der gesamte Motorblock des ersten flog durch die Luft. Aus den anderen Fahrzeugen stürzten die Sicherheitsleute und fielen zu Boden. Schüsse hallten durch die Nacht. Der Polizeiwagen kam mit kreischender Sirene vorgeprescht und hielt neben dem zweiten gepanzerten Fahrzeug, das nicht getroffen war. Folgen Sie mir! Halten Sie nicht an! Folgen Sie mir! Als sie weit genug weg waren, riss Parker das Steuer des Polizeiwagens nach rechts, stieg auf die Bremse und stellte sich quer vor den Geldtransporter. Dahinter tauchten DeLessy und McWhitney aus dem Dunkel auf. Raus da! Wollt ihr sterben? Wollt ihr wirklich sterben? Ich blas euch eure scheiß Birnen weg! Während der Fahrer und dann die Wache ausstiegen, rannte McWhitney nach hinten, um den dritten Mann zu bearbeiten. Darüber! Los, darüber! DeLessy zwang die beiden Wachen, sich mit dem Gesicht nach unten auf die Straße zu legen. Lass deine Scheißbirne unten! McWhitney brachte den dritten. Sie fesselten sie mit Handschellen. Parker fuhr mit dem Polizeiwagen voraus, hinter ihm DeLessy im Geldtransporter und McWhitney im Lieferwagen. In der Fabrik luden sie die Beute um. Zahllose grüne Dollarpakete. Grün. Meine Lieblingsfarbe. Die ganze Aktion dauerte weniger als 10 Minuten. Dann fuhr DeLessy mit dem Geld davon. In der Luft war ein fernes, eintönig flappendes Geräusch zu hören. Hubschrauber. Das ging schnell. Da draußen ist alles in Alarmbereitschaft. Vielleicht sollten wir lieber einzeln fahren. Soll ich vorfahren? Weißt du noch den Weg? Den finde ich schon. Zehn Minuten später fuhr DeLessy den Lieferwagen um die Kirche herum. Parker und McWhitney lotsten ihn weit unter das Dach des Anbaus. Wir haben ganz schön für Wirbel gesorgt. Wirbel können wir nicht gebrauchen. Da hast du recht, aber es ist nun mal so. Also, wo habt ihr eure Autos hingestellt? Da hinten, zwischen die Bäume. Es sind Hubschrauber unterwegs. Warum stellen wir sie nicht auf die andere Straßenseite, neben das Haus? Nick hat recht. Neben meinem Haus wirken sie normal. Und dann verziehen wir uns in die Kirche und warten einfach ab. Als Parker die Augen aufschlug, schimmerte fahles Morgenlicht durch die Fenster. DeLessy und McWhitney schliefen noch auf den Kirchenbänken. Parker stand auf, vergewisserte sich, dass kein fremdes Fahrzeug in der Nähe war, und ging hinter die Kirche, um sich Gesicht und Hände mit Mineralwasser zu waschen. In die Kirche zurückgekehrt, stieg er auf die Empore. Zu seiner Verwunderung standen dort viele Pappkartons, etwa von der gleichen Sorte wie die, die sie der Bank abgenommen hatten. Er machte einen davon auf. Der Karton war voller Gesangbücher. Er hörte, dass sich unten etwas rührte und schaute über das Geländer. Irgendwas Interessantes da oben? Ich glaube nicht. Wenn ich draußen war und gepinkelt habe, fahre ich irgendwo hin und besorge uns was zu essen. Dann müssen wir überlegen, was wir hier machen wollen. Wie wir hier wegkommen. Mit der Kohle? Das glaube ich nicht. Bis später. Wie geht's weiter, Parker? Wir können hier nicht ewig rumhängen. Stimmt. Je länger wir hier bleiben, desto schlimmer wird es. Ich kann eine ganze Woche vergehen, bis sie die Suche abbrechen. Das weiß ich. Wir haben keine Basis, Parker. Wir brauchen eine Basis. Frühstück, meine Herren. Die Bullen sind überall. Im Radio hieß es, sie ziehen noch welche aus anderen Staaten hinzu. Wenn sie uns nicht in 3 Tagen finden, wollen sie sogar die Nationalgarde aktivieren. Wegen der Waffen, die wir benutzt haben und weil es um eine Bank geht, ist das FBI mit im Spiel. Wir müssen verschwinden. Wir müssen einfach raus aus dieser Gegend. Das Problem ist das Geld. Wir können es nicht mitnehmen. Jeder kann sich eine Handvoll davon nehmen, aber das ist es dann auch. Die Kisten müssen hier bleiben. Das ganze Geld hier lassen? Wenn Sie einen von diesen Geldkartons in deinem Auto oder in meinem Kofferraum finden, sind wir bei der ersten Straßensperre erledigt. Das weiß ich, Parker. Ich war ja gerade da draußen. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie wir das Geld an den Bullen vorbei oder zwischen ihnen durchkriegen oder irgendwas. Es gibt keine. Was machen wir dann? Der Lieferwagen muss zurück, Parker. Ich habe ihn unter meinem Namen gemietet. Wohin also mit dem Geld? Wir verstecken es. Das sind eine Menge Kartons, Parker. Wo wollen wir so viel Zeug verstecken? Na hier, auf der Empore. Sie begannen, die Geldkartons hinaufzutragen und sie aufzustapeln. Obendrauf stellten sie die Kartons mit den Gesangbüchern. Die ganze Räumerei dauerte länger als 2 Stunden. Ich schätze, wir sollten einen Monat warten. Mindestens. Wir können das Zeug nicht ewig da oben lassen. Man weiß nie. Wir können das Gebäude verkaufen. Die Empore ausräumen und... Hoppla, was haben wir denn da? Okay, okay, wir warten einen Monat ab. Dann schauen wir mal, wie die Sache hier aussieht. Zeit zu gehen. Nick, du fährst mir nach. Ich gebe den Lieferwagen ab, dann fahre ich dich zu deinem Wagen. Ich mache hier alles dicht. Ihr braucht erst gar nicht zu versuchen, euch mit mir in Verbindung zu setzen. Ich werde ständig unterwegs sein. Ich rufe euch irgendwann an. Ich bin in meiner Bar. Wir können also über mich in Kontakt bleiben. Okay. McWhitney und DeLessie fuhren los. Nachdem sie fort waren, machte sich Parker daran, alles zu beseitigen, was später zu ihrer Identifizierung führen könnte. Alles kam in den Plastikbeutel, in dem McWhitney das Frühstück gebracht hatte. Dann ging er hinüber zum Wagen, fuhr los und warf den Müll in der ersten Kleinstadt, durch die er kam, in einen öffentlichen Abfallcontainer. 11 Kilometer weiter wartete die erste Straßensperre. Einer der Polizisten sah sich John B. Allens Führerschein an, während ein anderer den Kofferraum überprüfte. Parker bekam seinen Führerschein zurück und fuhr weiter. Noch in Massachusetts suchte er ein Schnellrestaurant auf. Man hatte einen Fernseher auf die Ablage hinter dem Tresen gestellt, weil ein in Albany beheimateter Sender eine Sondersendung über die Banditen brachte. Bei mir ist jetzt Detective Second Grade Gwen Reverser von der Kriminalpolizei Massachusetts, die anscheinend ein paar Fragen in diesem Fall geklärt hat. Willkommen, Detective. Danke. Detective Reverser, Ihre Begegnung mit dem mutmaßlichen Räuber begann mit Ihren Nachforschungen in einem, wie es zunächst aussah, ganz anderen Fall. Ja, Sue. Man teilte mir die Sache Jake Beckham zu. Ein Mann mit einer Schussverletzung, scheinbar ohne rechtes Motiv. Was macht man in so einem Fall? Man redet mit so vielen Bekannten des Opfers wie möglich. Und dazu gehörte auch Elaine Langan. Als Sie zum ersten Mal mit Elaine Langan gesprochen haben, können Sie doch unmöglich geahnt haben, dass sie in einen Plan verwickelt war, die Bank ihres eigenen Mannes zu berauben. Nein, natürlich nicht. Auch nicht, dass sie diejenige war, die auf Mr. Beckham geschossen hatte. Er war, wie sich herausstellte, ihr früherer Liebhaber. Die Waffe wurde nicht gefunden. Elaine Langan behauptet, ihr Revolver sei verloren gegangen. Das war der erste Hinweis darauf, dass an der Sache was faul war. Vor Elaines Haus stand ein Auto, von dem sie behauptete, es gehöre einem Landschaftsarchitekten. Ich hatte meine Zweifel. Und als ich den Wagen dieses Landschaftsarchitekten dann noch einmal sah, habe ich beschlossen, mir den Mann genauer anzusehen. Und so sieht dieser Landschaftsarchitekt nach Detective Reversers Erinnerung aus. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einer der Räuber. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie die Nummer an, die wir unten einblenden. Es wurde eine Belohnung von $100,000. Parker blickte links und rechts den Tresen entlang. Ein halbes Dutzend anderer Gäste starrte auf den Bildschirm. Keiner von ihnen sah so aus, als würde er im nächsten Moment ans Telefon stürzen. Auf den Namen John D. Allen ausgewiesen. Die Rechnung bitte. Detective, meinen Sie, Sie werden diesen... In der Tür blieb Parker stehen. Hinter dem gemieteten Dodge, den er noch immer fuhr, hatte ein Polizeiwagen angehalten. Er wandte sich nach links, als ginge er zu seinem Wagen. Als er von den Polizisten nicht mehr gesehen werden konnte, schaute er sich um. Ein Hang, dahinter Wälder. Wie ein Wanderer marschierte Parker auf die Bäume zu. Von oben konnte er das Restaurant und den Parkplatz unbemerkt überblicken. Er lehnte sich gegen einen Baum und wartete. Als die ersten Polizeieinheiten anrückten, wusste er, was das bedeutete. Er stieg den Hang weiter hinauf. Dann hörte er unten die Spürhunde. Er konnte die Kuppe des Hügels noch nicht sehen und kletterte höher und höher. Es war nicht abzusehen, wie hoch der Hügel war. Er kletterte in Richtung Norden und irgendwann würde der Hang zur anderen Seite hin abfallen. Er würde zusehen, dass er seinen Vorsprung vor den Hunden behielt. Und irgendwo unterwegs würde er einen Platz finden, wo er sich verstecken konnte. Er konnte sich die Verfolger bis zum Einbruch der Dunkelheit vom Leib halten und dann würde er beschließen, was er als nächstes tun würde. Er kletterte weiter. Parker. Keiner rennt für immer. Von Richard Stark. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Bearbeitung Helmut Peschina. Es sprachen Parker Matthias Lea, DeLessie Matthias Matschke, McWhitney Jan Gregor Kremp, Elaine Christine Marquiton, Gwen Reverser Luise Helm und als Erzähler Wolfgang Pregler. In weiteren Rollen Judith Engel, Frauke Pohlmann, Udo Schenk und Wolf-Dietrich Sprenger. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Gerrit Bohms. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.